Ja, hallo. Und auch alle am Livestream. Schön, dass ihr auch wieder alle da seid. Wie gehe ich um mit Stimmen? Ist ja noch gar nicht so lange her, da habe ich mich geoutet. Da habe ich euch was erzählt über Stimmen hören und wie es mir damit gegangen ist. Und wie man damit umgehen kann, das war, glaube ich, so ungefähr mein letzter Satz. Es gibt viele Möglichkeiten und viel mehr, als ich aufgeschrieben habe oder mir gedacht habe. Aber es ist halt wichtig, dass wir uns nie aus der Spur bringen lassen von irgendwelchen Stimmen, die nicht die Stimme Gottes sind, ist oder Jesus oder Heiliger Geist. Weißt du, es kommt immer wieder. Wir werden immer wieder versucht von Satan. Er darf. Er ist der Herrscher dieser Welt, dieses Weltsystems. Er darf. Aber er hat keine Macht mehr. Und das muss uns so klar sein. Er hat noch Kraft, aber er hat keine Macht. Wer hat denn jetzt die Macht, abgesehen von Gott in der Dreieinigkeit? Ja, alle Hände hoch. Das erwarte ich doch wohl. Jeder, der Jesus als Herrn angenommen hat, hat diese Autorität, in dem Namen Jesus zu sprechen, und die Dinge müssen passieren. Und wenn es mal eine Weile dauert, so what? Macht dir klar, kann man sich in dem Moment oft nicht klar machen, aber hinterher merkt man es dann. Man ist gewachsen. Man ist stärker rausgekommen. Nicht schwächer. Wenn du durch solche Situationen gegangen bist, kommst du immer stärker raus. Es geht gar nicht anders. Weil du hast einfach deine Autorität wieder mehr eingesetzt. Du bist dir dessen bewusster geworden. Und das lässt dich einfach wachsen, das lässt dich aufwärts gehen, aufsteigen. Hatten wir doch im Lobpreis die Luftballons. Das lässt sich aufsteigen. Und da möchte ich heute gerne mal ein bisschen so darüber reden, was machen wir, wie gehen wir damit um? Ich habe auch beim letzten Mal erzählt, ich hätte nie gedacht, und heute hänge ich noch mal ein paar nie dran, dass mich das mal treffen würde. Aber, ja, Gott lässt einen wachsen. Manchmal so, manchmal so. Er will einen nicht umbringen, er will einen wachsen lassen. Und Satan denkt, haha, jetzt habe ich gesiegt. Jetzt habe ich sie da, wo sie ist. Jetzt kann sie nicht mehr klar denken. Ich habe sie besiegt. Nein. Weißt du, die Versuchung hat er auch bei Jesus gestartet, als Jesus in der Wüste war. Sollte Gott gesagt haben. Das war ja schon im Garten Eden seine Masche. Und Jesus hat immer nur gesagt, es steht geschrieben. Und dann ist er abgehauen. Ich meine Satan. Und das wird er bei uns auch. Und zwar jedes Mal. Und wir müssen auch nicht alleine durch Situationen. Wir können jemanden fragen, wir können jemanden bitten, hilf mir. Wir sind nicht alleine. Und wir sollten es auch. Weil so, wenn manchmal Leute so sagen, oh, ich habe schon so viele gefragt und mir konnte nie jemand helfen, da ist auch Stolz dahinter, weißt du? Und Stolz will Gott gar nicht haben bei uns. Der muss raus. Ich weiß, ich habe früher... Ich fühlte mich ja früher extrem minderwertig. Und Minderwertigkeit ist eine Form oder die Kehrseite von Stolz. Das ist vielen, die sich minderwertig fühlen und das auch, wie soll ich sagen, in den Raum stellen, ich fühle mich so minderwertig, weißt du, und ich traue mich das gar nicht. Das ist Stolz. Das ist die Kehrseite von Stolz. Damals hat mal jemand gesagt, nicht mal mehr zu mir gesagt, sondern gesagt, Minderwertigkeit ist eine Frechheit gegen Gott. Der Satz hat mich weggefegt. Der hat mir echt den Boden von unter den Füßen weggezogen, weil ich dachte, man hilft mir. Ich kann jetzt losgehen und jammern oder so. Weil ich wollte jetzt nicht unbedingt jemanden haben, wo ich jammer, aber ich war so drauf. Ich fühlte mich einfach klein und elend und nicht wert und so. Also habe ich gejammert, weil ich dachte, na, irgendjemand wird mir doch helfen. Und ich habe es kürzlich die Tage mal gehört von jemandem, die sagte, ja, aber ich fühle mich immer so minderwertig. Und dann habe ich ihr den Satz gesagt, Minderwertigkeit ist eine Frechheit gegen Gott. Die war genauso schockiert wie ich damals. Aber weißt du, es ist so. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du eine neue Schöpfung bist, wenn du aus Gott geboren bist, aus dem Herrn der Herren, aus dem Herrscher der Könige, wie kannst du dann minderwertig sein? Du bist wie er in dieser Welt. Und wer ist er? Jesus. Du bist wie Jesus hier in dieser Welt. Glaubst du wirklich, Jesus fühlte sich minderwertig, als er hier war? Ganz sicher nicht. Also ich glaube nicht, dass sich das jemand vorstellen kann, dass Jesus sich minderwertig fühlte. Und wenn er das nicht tat, er lebt in uns, der Heilige Geist lebt in uns. Gott ist unser Vater. Wir sind aus Gott geboren, aus dem Allmächtigen geboren. Wie sollen wir dann minderwertig sein? Wie soll das gehen? Das geht nicht. Das muss wirklich da rein. Das ist ganz wichtig. Wir sollen nicht übermütig, nicht hoffärtig, stolz werden, überhaupt nicht. Aber das erkennen, wer wir sind und was wir sind in Christus. Und das ist Demut. Demut ist nicht auf dem Boden rumkriechen. Ich habe das schon mal erzählt. Vor Jahrzehnten hat mal jemand gepredigt in der Gemeinde. Ich, elender Wurm. Und ich habe meine Hände auseinandergenommen und habe innerlich gedacht, ich nicht. Da hatte ich die Lehre noch lange nicht. Noch lange nicht. Aber ich wollte nie ein elender Wurm sein. Ich fühlte mich ja sowieso schon so. Musste mir ja keiner noch sagen. Weißt du, lass sowas gar nicht zu. Okay, das war eigentlich gar nicht in meinem Skript. Aber das macht nichts, das ist eben so wichtig. Weil wenn du dir dessen bewusst bist, wer du bist in Christus, dann hat Satan kein leichtes Spiel. Er hatte mit mir kein leichtes Spiel bei dem, was ich erzählt habe. Weil ich habe nicht nachgegeben. Ich habe nicht klein beigegeben. Und habe gesagt, na, der ist ja viel stärker als ich. Ich wusste, dass ich stärker bin, wenn ich meine Autorität einsetze. Aber ich habe sie nicht immer richtig eingesetzt. Nicht kraftvoll genug vielleicht. Und er hat einfach auch nicht locker gelassen. Er wollte mich hier weghaben. Und da gibt es ja viele Gründe für. Ein Grund war, ich hatte zu Gott gesagt, ich werde tun, was immer du mir klar sagst. Und dann habe ich das getan und das passt Satan gar nicht. Weißt du, ich habe mir das damals auch hin und wieder mal vorgestellt, wie er so richtig denkt, dich kriege ich schon noch. Und da habe ich noch extra so gedacht, nein, mich nicht. Und das macht das bloß, wenn du je angegriffen wirst von Satan. Und wie gesagt, es kann jedem von uns passieren. Wenn du angegriffen wirst, lass dir von ihm nicht erzählen, was du zu tun und zu lassen hast. Bloß nicht. Er ist nicht dein Herr. Dein Herr ist Jesus Christus. Das muss so fest, so absolut klar sein. Und ich habe einige Sachen heute mal, einige Bibeltexte aufgeschrieben, weil ich einfach den Eindruck hatte, ihr seid ja Bibelschule. Und ich will euch einfach mal sagen oder ein paar Texte nennen, die eine Hilfe sein können. Einfach auch im Umgang mit Satan. Aber vor allen Dingen eine Hilfe sein können, wer bin ich? Was bin ich? Wer ist mein Herr? Weißt du, ich habe aufgeschrieben, ja, als erstes mal, wir wurden Könige und Priester. Komme ich nachher nochmal auf den Text. Jeder von uns ist nach neutestamentlich ein König und ein Priester. Vielleicht hast du es noch nicht gewusst. Jetzt weißt du es. Ich sage dir nachher auch, wo es steht. Mach dir das klar, sei dir dessen bewusst. Du bist kein Bettler irgendwo im Königreich. Du bist nicht nur ein Kind Gottes, was schon das Mächtigste ist, was man sein kann. Du bist auch zusätzlich noch ein König, ein Königssohn. Gott ist der König. Und ein Priester für diesen gewaltigen Gott. Also, ich liebe dieses Lied, das kennt ihr alle. Because of who you are, I give you glory. Weißt du, aufgrund dessen, wer du bist, Gott, ich verherrliche dich. Ich verherrliche dich. Ich bete dich an. Einfach weil du Gott bist. I give you glory. Nicht für das, was du mir antust, was du für mich tust. Einfach für das, wer du bist und was du bist. Und das ist so wichtig. Gott muss nicht tun, was wir sagen. Er will tun, was wir sagen, wenn wir das Richtige sprechen. Und er tut auch, was wir sagen, wenn wir das Richtige sprechen. Aber er ist Gott und nicht umgedreht. Aber weißt du, er hat uns auserwählt, er hat uns ausgesucht, sonst wären wir nicht hier. Und unsere Aufgabe ist, ihn zu danken für das, was er für uns tut. Ihn zu preisen für das, wer und was er ist und ihm zu danken für das, was er für uns tut. Und er tut es so gerne. Wir sind seine Kinder. Ja, mach dir das immer wieder bewusst und sprich es möglichst laut aus. Weißt du, in Römer 10, 17 steht, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Also, wenn du es kannst, wenn du genügend Zimmer hast für deine ganze Familie, dass jeder mal alleine rumlaufen kann und laut sprechen kann, die Gedanken Gottes über dich aussprechen, tu's. Ich tu's. Weil das ist so wichtig. Das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Was du über deine Ohren hörst, nimmst du nochmal ganz anders auf. Wenn du immer nur denkst, da im Kopf zum, also ich denke jetzt mal nur, ich gehöre Gott und ja, ich gehöre Gott und naja, heute Abend wollte ich eigentlich noch dahin gehen und ich bleibe jetzt mal beim Thema, ich gehöre Gott und er sorgt ja für mich, aber eigentlich wollte ich ja mit dem Fahrrad fahren und weißt du, dann schweifen die Gedanken ab, wenn du nur denkst. Es kommt einfach immer mehr dazu, eigenes oder eben einfach auch andere Stimmen. Sprich laut. Wenn du es kannst, sprich laut. Sprich das über dich laut aus, was Gott sagt. Was Gott über dich sagt. Ich habe mal ein paar Sachen zusammengestellt, die du zum Beispiel laut aussprechen könntest, die wichtig sind. Weil du musst es hören, damit du es glaubst. Und du musst es nochmal hören, damit du es auch wirklich glaubst. Und du musst es nochmal und nochmal und nochmal hören, damit du drauf stehst, damit du ein Fundament hast. Und es sind einfach wirklich Sachen aus der Bibel. einfach Realitäten, die uns gehören, wer wir sind und was wir haben. Jesus ist mein Herr als neue Schöpfung. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat mich errettet. Er ist für mich gestorben und auferstanden. Er ist mein Herr. Er ist mein Vorbild. Ich will immer mehr in sein Ebenbild verwandelt werden. Ich will immer mehr so leben, wie er auf dieser Erde gelebt hat. Er lebt in mir. Er hat gesagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ich will euch den Tröster schicken. Und er hat es getan. Er hat den Heiligen Geist geschickt. Also kann ich ihm glauben. Ich kann ihm vertrauen. Er hält sein Wort. Er hat. Weißt du, wenn du dir solche Sachen immer wieder laut sprichst, dann verinnerlichst du das. Das sind dann auch Stimmen, die in deinem Kopf reinfallen, aber es ist die richtige Stimme, es sind die richtigen Stimmen. Es sind keine Stimmen, die dich wegtreiben wollen, sondern es sind Worte, es ist eine Stimme, die dir sagt, wer du bist und was du hast und wer Jesus und Gott ist und was er für dich getan hat und was er für dich vorbereitet hat. Er gibt das Wollen und das Vollbringen, etc., etc., etc. Sprich dir die Dinge laut. Aber dafür würde ich dir auch wirklich empfehlen, studier deine Bibel. Der Glaube kommt aus den Hören des Wortes Gottes. Gute Predigten, wunderbar. Aber weißt du, du kriegst nie alles mit in der Predigt. Kennt ihr ja bestimmt den Begriff selektives Hören. Man hört bestimmte Dinge und andere Dinge, da wundert man sich, was der andere gehört hat und sagt, war das heute in der Predigt? Ich habe das gar nicht gehört. Es ist so, du kriegst nie die ganze Predigt mit. Deshalb für mich wichtige Predigten höre ich sowieso immer noch mal nach. Weil dann wird mir noch mal was anderes klar. Mach das. Höre auf solche Stimmen. Höre auf das Positive, auf das, was dir weiterhilft, was dich wachsen lässt. Weißt du, und glaube nicht einfach allem, was da oben so rumschwirkt. Jetzt komme ich und ich habe Kraft und ich mache dich fertig und du wirst schon noch sehen. Und war auch ein Satz, irgendwann gibst du doch auf. Wo ich dann immer gesagt, ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Na, irgendwann gibst du doch auf. Weißt du, irgendwann habe ich dann auch nicht mehr geantwortet. Weil es ist müßig, mit Satan zu diskutieren. Es ist verschwendete Zeit. Schmeiß ihn raus in Jesu Namen. Du hast die Autorität bekommen. Ich habe die Autorität bekommen. Gib ihm nicht deine Autorität, indem du schwach auftrittst. Du bist stark. Du bist wie Jesus hier in dieser Welt. Ich glaube, keiner würde sagen, Jesus war schwach hier in dieser Welt. Also, fühl dich nicht schwach. Du bist aus Gott geboren. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist wie er hier in dieser Welt. Und weißt du, in Kolosser 2, Vers 15. Kannst du zu Hause nachlesen. Bist ja in der Bibelschule, kannst ja die Texte alle nochmal anhören, wenn du willst. Lies mal durch, was da steht. Was hat Jesus getan, nachdem er ins Grab gelegt wurde, wo Satan sich gefreut hat, jetzt habe ich ihn, jetzt ist er endlich kaputt. Was hat Jesus getan? Er hat Satan völlig entmachtet. Er hat ihm jede Macht genommen. Er hat ihn entwaffnet. Er hat ihn im Triumphzug vor der gesamten geistlichen Welt einhergeführt. Die Römer haben ihre besiegten Könige im Triumphzug einhergeführt. damit das ganze Volk das machen, sehen konnte. Das hat Jesus mit Satan gemacht. Die unsichtbare Welt weiß das. Satan weiß das. Er weiß, dass er entmachtet wurde. Und du weißt es und ich weiß es. Aber Satan, ja, okay, ich würde es immer sagen, manchmal blickt das nicht so richtig. Satan denkt immer noch, na, die kriege ich schon noch. Ich muss nur dranbleiben. Nein, wir wissen es und wir lassen uns von ihm nicht einschüchtern. Er ist entmachtet. Er ist unter unseren Füßen. Und das ist die einzige Wahrheit. Lass nichts anderes zu. Ja, und ich habe es ja zu mehrfach gesagt, sprich diese Sachen laut aus. Sprich über dir diese Sachen laut aus. Sprich diese Realitäten Gottes laut aus. Weißt du, in Lukas 6, Vers 45 steht, aus der Fülle des Herzens redet der Mensch. Tu das in dein Herz, was die Realität Gottes ist. Sprich über dir aus, was die Realität ist. Ich habe ein paar Beispiele eben genannt. Lies im Wort Gottes. Bitte den Heiligen Geist vorher, führ mich. Zeig mir, was ist jetzt gerade wichtig für mich. Nimm dir ein Heft, ein Buch, ein Zettel oder was auch immer. Schreib es dir auf. Also ich habe die Angewohnheit, ich schreibe mir bei wichtigen Texten ja fast immer das Datum in der Bibel daneben. Und dann kommt noch ein anderes Datum, noch einer, noch einer, noch einer, weil dann vielleicht der Text 6-mal für mich ganz wichtig war oder so. Aber mach dir sowas. Weil es ist, ja, wie gesagt, das ist jetzt wieder das visuelle Gedächtnis. Du siehst das, ach, da habe ich ja schon, weißt du, manchmal hatte ich einfach nur so eine Klammer um einen Text gemacht. Und dann dachte ich, den Text habe ich aber noch nie gelesen. Der ist mir völlig neu. Wieso habe ich denn da eine Klammer drum gemacht? Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern. Aber wenn ich ein Datum habe, dann kann ich überlegen, oh, was war eigentlich damals so in der Zeit? Und dann weiß ich, ach ja, stimmt, da hat der Gott mir das ja gesagt. Ich erinnere euch immer nur an meine Schuhe, die ich ja gekauft habe, obwohl sie mir nicht passten, die ich heute noch trage. Weißt du, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Füll dich, füll dein Herz, füll deinen inneren Menschen mit dem Wort Gottes, mit nichts anderem. Wenn du 6 Stunden hintereinander Fernsehen guckst, füll dich nicht mit sowas. Ich habe nichts gegen Fernsehen, ich habe auch noch einen. Mal sehen, wie lange das noch geht, weil man kann wirklich eigentlich schon fast nicht mehr gucken. Oder Fußball. Ja, Fußball mag für viele toll sein, aber das erfüllt dich nicht. Das ist nicht, was dich weiterbringt. Füll dich mit dem, was Gott über dich sagt. Füll dich mit dem, wer du bist, was er für dich getan hat. Und in Zeiten der Not, des Druckes, wird das rauskommen, was in dir drin ist. Aber was soll rauskommen, wenn du es nicht gefüllt hast, dein Herz? Und weißt du, das ist etwas, damit muss man anfangen, wenn man nicht unter Druck ist. Wenn es einem gut geht, dann muss man anfangen. Also jetzt muss man anfangen. Ab jetzt. Mit dem Wort Gottes füllen. Mit dem füllen, was Gott über dich sagt. Damit, wenn mal Druck kommt, wenn mal irgendein Problem kommt, wenn mal irgendeine Not kommt, du einfach auf das zurückgreifen kannst, was du schon im Herzen hast. Ein Baum, der gepflanzt wird, braucht Wasser, eine Quelle. Nicht alle Bäume. Es gibt Flachwurzler, habe ich schon mal irgendwann gesagt. Es gibt Bäume, die ganz flach wurzeln. Die sind nicht sehr beständig, wenn ein Sturm kommt. Ich habe gerade heute gehört, da ist ein Unwetter. Nordschwarzwald, richtig Unwetter. Also flache Bäume haben da wahrscheinlich nicht viel Chancen, stehen zu bleiben. Aber wenn du tief wurzelst, oder so eine Pfahlwurzel hast, wie Löwenzahn zum Beispiel, den kriegt man ja kaum raus. Aber auch Bäume. Bäume haben Pfahlwurzeln, manche Bäume haben Pfahlwurzeln. Die gehen bis zum Grundwasser runter. Jesaja steht das, glaube ich. Sei wie ein Baum am Bachufer. Sei so, sieh dich so. Bau dir ein tiefes, tiefes Fundament. Hochhäuser werden so gebaut, je mehr Stockwerke, umso tiefer in den Boden gegraben, damit sie nicht umkippen. Dieses Fundament ist ganz wichtig, das brauchen wir. Ich erzähle alles, was ich gar nicht aufgeschrieben habe. Muss ich immer mal gucken, wo ich bin. Weißt du, wenn so ein Sturm kommt, der richtig, richtig Sturm ist, und du hast deine Wurzeln tief gegründet, dann schüttelst du dich vielleicht mal in der Krone. Dann wirbelst du mal vielleicht mal Gedanken durcheinander. Aber es haut dich nicht um. Genau, du machst es so. Aber es haut dich nicht um. Ein Baum braucht Nahrung. Er braucht Wasser auf jeden Fall, um zu wachsen. Und ja, manche Bäume brauchen auch Dünger. Den tut es auf jeden Fall gut, gerade wenn du Obstbäume und so nimmst. Dann mach das auch. Weißt du, mir fiel heute eine kleine Geschichte ein. Das sage ich jetzt auch mal gerade. Ich bin ja noch im letzten Krieg geboren, Zweiten Weltkrieg. Und ich war, ja, Gott wollte, dass ich schon nach 7 Monaten komme. Das war auch gut, sonst wären wir da gar nicht mehr rausgekommen. Und dann war ich 3 Wochen alt. Und dann mussten wir aus Ostpreußen flüchten. Das ist ja Russland, ganz oben da. Da bin ich geboren, aber es gehörte früher zu Deutschland. Und dann mussten wir flüchten. Meine Mutter, meine Oma und 3 kleine Kinder. 1 Kinderwagen. Ich war die Kleinste. Ich war ein 7-Monats-Kind, ziemlich mickrig, wie meine Mutter erzählte. Und ich lag ganz unten und meine beiden Brüder über mir. Und die Bettwäsche, die sie sich gerade noch greifen konnte, lag dann auch noch darüber. Aber weißt du, ja, ich habe ja nun lange genug mit Säuglingen gearbeitet auch. Und was wir in Afrika gemacht haben, wir hatten keine Inkubatoren. Wir haben die Neugeborenen, die Frühgeborenen in Watte gepackt. In Decken und Watte gepackt. Und weißt du, Gott hat das mit mir gemacht. Ich wurde unten im Kinderwagen vergraben, sag ich mal. Das war warm um mich herum, es war Oktober. Um mich herum war es total warm, das war wie ein Inkubator. Das Einzige, was ich nicht bekam, war Nahrung. Meine Mutter hatte keine Milch zum Stillen durch diese ganzen Umstände. Auf der Flucht, ich weiß nicht, 2 Wochen oder so, konnte man nicht in ein Geschäft gehen und mal eben was kaufen. Und meine Mutter hat mir später erzählt, das Einzige, was ich für dich hatte, war hin und wieder mal ein Tropfen Wasser vom Finger. Das war meine Nahrung über längere Zeit. Aber Gott wusste das. Ich war dann als so 3-4-Jährige, ich weiß nicht, ich kann mich daran nicht erinnern, ich muss total mickrig, spitterlich, klein, anfällig gewesen sein. Ich weiß, dass ich mehrere Lungenentzündungen schon hatte bis dahin. Ich war ganz mickrig. Meine Mutter hatte Angst, ich sterbe. Und dann fand sie einen Arzt, da ist sie mit mir hin. Und dann hat der Arzt mich untersucht und dann hat er gesagt, wissen Sie, so groß und stark wie die anderen wird sie nie werden, aber sie wird leben. Weißt du, es ist Gott. Menschen können das sagen oder jenes sagen, aber Gott hat den Plan. Er hat den Plan. Und Satan kann nicht reingrätschen. Der konnte auch da nicht reingrätschen. Und er wird es auch in Zukunft nicht tun. Bei keinem von uns. Solange wir wissen, wer wir sind, oh meine Güte, solange wir wissen, wer wir sind, hat er überhaupt keine Chance. Weißt du, Johannes 10, Vers 10, ganz bekannter Text. Der Dieb kommt, um zu stehlen. zu rauben und zu stehlen. Ja, er darf. Er darf als Herr dieser Welt, darf er. Aber er darf nicht bei uns. Und das entscheiden wir. Wir setzen die Grenzen. Was er, ich setze die Grenze, du setzt die Grenze, was er in meinem Leben tun darf und was nicht. Und ich lasse mich von ihm nicht beklauen. Und keiner von uns lässt sich von Satan beklauen. Wir haben, was uns gehört. Und das leben wir auch. Und danach leben wir auch. Jesus hat uns seine Autorität gegeben. Und die hat er uns nicht gegeben, mal so ganz toll wie ein nettes Weihnachtsgeschenk, was keiner gebrauchen kann, sondern damit wir es einsetzen, damit wir in dieser Autorität leben, in diesem Bewusstsein wachsen, habe ich schon eben gesagt, ich bin wie er in dieser Welt. Also ich weiß ja nicht mehr, wo ich gerade bin, aber das macht nichts. Erneuert euer Denken. Weißt du, du bist Geist aus Gott und dein Geist ist vom Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist versiegelt. Da kann Satan nicht ran. Aber in deiner Seele kann er schon mal das eine oder andere in Unordnung bringen, wenn du nicht aufpasst. In Römer 12 und auch Epheser 4, 23, erneuert euer Denken, damit ihr prüfen könnt und erkennt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt und was gut und vollkommen ist. Keine anderen Stimmen. Die Stimmen Gottes in unserem Kopf. Keine anderen Stimmen mehr. Und ich habe das neulich schon gesagt, Gott schreit, hat mich noch nie angeschrien. Und ich glaube, Gott schreit uns nicht an. Mich hat er noch nie angeschrien. Er hat mir schon mit Nachdruck manchmal Dinge gesagt. Ist auch gut so. Aber er hat mich noch nie angeschrien. Aber das war damals, das war fast unerträgliches Geschrei. Also wenn der nochmal mit den Stimmen kommt, ich glaube, der kriegt bei mir nicht mal mehr einen kleinen Zeh in die Tür. Und so sollten wir einfach auch leben. Und das sollte uns auch klar sein. Und wenn du dein Denken veränderst und nicht einfach immer irgendwas da oben rumschwirren lässt und denkst, sondern ausrichtest auf das Wort Gottes, wenn du es veränderst, erneuerst, wird sich auch dein Körper immer mehr verändern. Weit über 70% der Erkrankungen sind psychosomatisch. Das ist inzwischen längst klar. Die Psyche und das Soma. Der Körper. Das hängt zusammen. Also erneuer dein Denken, dann wird sich auch dein Körper immer mehr erneuern. Er wird immer kräftiger, immer gesünder, immer stärker. Es hängt zusammen. Gott hat uns so geschaffen. Etwas ganz Wichtiges, Kolosser 2, Vers 9 und 10. Wir wollen ja Christus immer ähnlicher werden. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Durch eure Einheit mit Christus seid ihr damit erfüllt, mit der Fülle Gottes. Marion auch, ja. Er ist Herr über alle Mächte und Herrscher. Weißt du, Jesus ist der Herr über alle Mächte. Das ist der Unterschied auch. Satan wurde von ihm entmachtet. Der hat doch Kraft. Der darf auch noch Kraft einsetzen. Aber er hat keine Macht mehr. Er plustert sich auf, als hätte er noch Macht über uns. Hat er nicht. Nur so viel, wie wir ihm geben. Und dann wären wir ja blöd. Also, wenn wir das erstmal erkannt haben, werden wir es nicht mehr tun. Er hat keine Macht über uns. Und da bitte ich dich wirklich, jeden Einzelnen, lies einfach wirklich mehr im Wort Gottes, dass das fester wird und tiefer geht. Wirklich eine eine Wurzel, die bis zum Grundwasser runtergeht. Aus der Quelle kannst du dann ziehen. Aus dieser Quelle des Lebens kannst du ziehen. Dadurch kannst du leben. Da kriegst du die Kraft her, da kriegst du die Energie her. 1. Johannes 4, Vers 4 und 5. Kinder, ihr seid aus Gott und habt die Welt überwunden. Ihr habt die Welt überwunden. Nicht ihr werdet irgendwann. Ihr habt die Welt überwunden. Ihr seid neue Schöpfung aus Gott. Ich auch. Also ich schließe mich ja da immer mit ein. Und in Philipper 4, Vers 12. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Nicht ich armes Mikachen und ich fühle mich so minderwertig und die anderen können sowieso alles und ja, mich liebt ja eh keiner und keiner kümmert sich um mich und nein, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts, ich, was weiß ich. Sprich dir niemals solche Flüche über dich selber aus. Niemals. Verfluch dich nicht selbst. Und wenn jemand anders was, sowas über dich aussprechen will, dann sagst du, gebrochen, in Jesu Namen, das gilt nicht für mich. Ich lasse mich nicht von jemand anderen fertig machen. Steh auf, sei dir bewusst, wer du in Christus bist. Höre nicht auf irgendwelche Stimmen, die dich fertig machen wollen. Ja, und dann habe ich ja noch einen Satz hier, da habe ich erst sehr überlegt, ob ich den sage, aber ich sage es mal einfach. Betrifft ja keinen hier. Aber weißt du, hör auf zu jammern. Ach, und Gott kümmert sich nicht um mich. Und ja, und ich mach das, versuche das hier schon 20 Jahre, schon 30 Jahre. Fällt mir gerade ein, du kannst dich 20 Jahre in eine Garage stellen, du wirst trotzdem kein Auto. Weißt du, ob du es 20 Jahre machst oder 30 Jahre und nichts passiert, ja, dann änder mal deine Taktik. Dann änder mal was in deinem Leben. Dann mach mal was anderes. Geh mal einen anderen Weg. Und bleib nicht immer bei dem, was sowieso schon 20 Jahre nichts gebracht hat. Dann tu es mal zur Seite. Frag mal jemand, wie kann ich es machen? Geh zu jemand. Tu, was dir jemand sagt. Geh die Schritte. Ich habe damals wirklich... Ich war sehr dankbar, dass ich damals da noch bei Roland und Irme wohnte. Ich war oft oben. Ich habe oft gesagt, helft mir, helft mir. Ich halte es nicht aus. Ich will das hier loshaben. Die haben mir geholfen. Die haben mich nicht bemitleidet. Weißt du, diese Mitleidsparty, da geht es ja jemand so schlecht und zu dem gehe ich jetzt und dann leiden zwei. Das ist der größte Blödsinn. Mach das nicht. Das ist ein hilfloses Helfersyndrom. Das hat nichts mit Autorität und Klarheit zu tun. Natürlich in Liebe auf den anderen eingehen. Auch zuhören, selbstverständlich. Das ist einfach manchmal ganz notwendig. Aber nicht mit Jammern. Und nicht denken, wenn wir jetzt zu zweit jammern, muss uns ja Gott hören. Nee. Muss er gar nicht und tut er auch nicht. Also wenn ich Gott wäre, ich würde mir die Ohren zumachen und weggehen. Das bringt nichts. Das ist eine Mitleidsparty. Wer will die denn schon haben? Da ist es nicht fröhlich. Das zieht einen runter. Mach es nicht mit. Lass dich auch nicht drauf ein. Weißt du, was Elia gesagt hat? In 1. Könige 18, 21, das gefällt mir. Das ist eine ganz klare Aussage. Und so von wegen so, ich weiß ja nicht und sollte ich und vielleicht doch nicht und so. Ich lese euch vor, was er gesagt hat. Ich finde das gut. Elia trat vor das Volk, das war das Volk Israel damals, also noch nicht neugeboren. Elia trat vor das Volk und sprach, wenn der Herr Gott ist, so haltet zu ihm. Ist aber Baal euer Gott, so dient ihm und folgt ihm. Weißt du, wer ist dein Herr? Ich habe es beim letzten Mal gesagt, wenn ich die Leute frage, Jesus ist mein Herr. Ja, und dann? Von wo kommen die Stimmen? Oder, ja, so ähnlich. Der Teufel. Sag ich, ja und, warum folgst du dem? Warum hörst du da drauf? Wer ist dein Herr? Jesus ist dein Herr, ganz klare Sache. Folg ihm. Lerne, was hat er für dich getan? Was hat er in dich reingelegt? Alles, was ich vorhin so gesagt habe. Lerne es, lies es, proklamiere es über dir selber, sprich es über dir selber aus. Ich bin, ich bin, ich bin, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Und du wirst merken, wie es dich füllt. Und es verändert dein Denken. Es verändert dein Denken. Es geht gar nicht anders. Ich muss euch noch einen meiner Lieblingstexte sagen. Ja, den liebe ich. Und ich habe ja schon mal gesagt, wenn ich solche Texte habe, die ich so mag oder die eine Verheißung haben, dann lege ich meine Hand auf die Bibel, auf den Text und sage, meiner, das gehört mir. Und bei dem Text habe ich das schon oft gemacht. Steht in 2. Chroniker 16, Vers 9. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich den Text schon immer wieder gelesen habe, indem er mir immer wieder neu wurde. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um denen beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Die ihn suchen, die ihm vertrauen. Und ich stelle mir das manchmal so vor, wie Gott so geht und dann so guckt. Aha, da. Aha, da. Aha, da. Aha, da. Wo die Menschen sind, die auf gucken, hilf mir, wo bist du, Gott? Weißt du, und wenn ich in Schwierigkeiten stecke und ich komme an diesen Text, weißt du, was ich mache? Hier, hier, hier, Gott, ich bin hier. Siehst du mich? Ich bin hier. Das, so schreie ich in meiner Wohnung. Ist das kindlich, kindisch, kindlich vielleicht? Aber ich bin sein Kind. Weißt du, mach dich bemerkbar. Sag ihm, ich bin hier, ich brauche dich jetzt gerade. Und vertrau ihm. Setz es um und vertrau ihm. Weißt du, auf diese Stimmen kannst du hören. Diese Stimmen bringen dich weiter. Alles, was über dich ausgesprochen wird im Wort Gottes, das bringt dich weiter. Und mit dem füll dich. Gib nicht auf. Füll dich komplett. Psalm, das letzte jetzt, Psalm 111, Vers 5. Denen, die auf ihn vertrauen, gibt er, was sie brauchen und vergisst niemals seinen Bund mit ihnen. Es war alter Bund. Gott hat den Bund mit seinem Volk niemals vergessen. Sie haben oft nicht auf ihn vertraut. Dann haben sie auch manchmal nicht bekommen, was sie unbedingt wollten. Aber weißt du, wir leben im neuen Bund. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst wird oder ist. Ich denke den meisten schon. Es ist ein Blutbund. Jesus hat einen Blutbund mit uns geschlossen. Ein Blutbund wurde früher in Afrika mit dem Livingston, der hat Blutbund geschlossen mit verschiedenen Völkern. Andere Stämme schließen Blutbünde. Jesus hat mit uns einen Blutbund geschlossen. Den kann man nicht brechen, dann ist man vogelfrei. Das macht keiner. Es ist ein so enger, fester Bund, der einfach nicht gebrochen wird. Sei dir dessen bewusst. Jesus, Gott, hält sein Versprechen. Er hat den Bund mit dir geschlossen. Amen. Amen. Amen. Ja. Hallo? Klappt irgendwie nicht, ja? Irgendwie ist es jetzt, ja? Bin ich drauf? Okay. Also, je mehr du dich mit den richtigen Stimmen füllst, umso weniger können die falschen Stimmen bei dir landen. Das ist die Moral von der Geschichte. Das ist die Summe, ja? Je mehr du mit der richtigen Stimme gefüllt bist, es gibt ja nur eine wirklich richtige Stimme, das ist die Stimme Gottes. Je mehr du mit der richtigen Stimme, die auch die Stimme seines Wortes ist, gefüllt bist, umso weniger können die anderen Stimmen bei dir landen. Und ich habe vorher noch in der Pause habe ich mich mit Olivia kurz unterhalten und sie hat gesagt, ja, ich habe gleich das Wort, das ich vorher in der ersten Stunde bekommen habe, das Wort der Erkenntnis, habe ich gleich aufgeschrieben. Da habe ich gesagt, genau, so müssen wir es machen. Wenn du Worte von Gott bekommst, das gilt auch, dann schreib es auf, notier es dir. Schreib es dir in dein Journal, in dein prophetisches Journal, dann hast du was. Weil Paulus sagt auch, kämpfe den guten Kampf des Glaubens aufgrund von den Verheißungen oder Weissagungen, die über dir ergangen sind. Also es sind die Verheißungen des Wortes, es sind die Weissagungen, die über dir ergangen sind. Es ist wichtig, dass du einfach die richtigen Stimmen vor Augen hast. Halleluja. Preis den Herrn. Und ihr Lieben, darauf wollen wir jetzt geben, okay? Darauf geben wir einen, ja? Nicht darauf heben wir einen, sondern darauf geben wir einen, ja? Okay? Wir heben vielleicht einen im Geist, aber wir geben, okay? Wir fragen den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was soll ich geben heute Abend? Was soll ich säen hinein in diesen Boden? Und dann tun wir das. Preist den Herrn. Auch wenn du über Livestream zuschaust, kannst du geben. Da wird eingeblendet die Möglichkeiten. Du kannst überweisen, du kannst per PayPal geben, du kannst per Kreditkarte geben. Und hier vor Ort geben wir die Eimer durch. Und während du gibst, lese ich dir noch ein starkes Zeugnis vor. Und zwar, ihr erinnert euch vielleicht dran, ich glaube, ich habe das hier in der Schule auch vorgelesen, oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch am Sonntag. Aber ihr erinnert euch vielleicht noch an den Jungen aus der Ukraine, der bei Svetlana, dessen Familie bei Svetlana im Glory House ist und die in der Ukraine bei der Familie zu Besuch waren. Und dann hat er diese Eisenbahnschiene mit 10.000 Volt angefasst. Und dann ist dieser Strom durch seine ganzen Organe gegangen und überall waren Löcher in den Organen. Und Svetlana hat es dann erlebt, dass sie im Geist versetzt wurde in das Krankenhaus, wo er war, ja. Sie hatte an dem Sonntag davor habe ich über die verschiedenen Räume im Geist hier gesprochen und da hat Gott ihr diesen Geist der Versetzung gezeigt, diesen Raum der Versetzung gezeigt. Und er ist in diesen Raum reingegangen und zack war sie im Krankenhaus und hat genau gesehen, was da passiert und was da ist. Und dann hat sie dafür den Jungen gebetet und dann waren die Ärzte völlig überrascht, dass diese Löcher alle verschwunden sind oder zu waren. Ja. Und jetzt ein paar Wochen später gab es noch eine Sache bei dem Jungen und zwar hat er plötzlich seinen Arm nicht mehr bewegen können, nicht mehr spüren können, nicht mehr heben können. Und die Ärzte haben den Arm untersucht und es muss wohl eine Spätfolge noch von diesem Stromschlag gewesen sein. Und sie stellten fest, dass der Arm abgestorben war und sie beschlossen, ihn zu amputieren, den Arm. Das war also noch eine Nachwirkung. Aber der Herr hat wieder Wunder im Leben dieses Jungen getan. Am Montag, also nach Gebet, wurde der linke Arm vor der Amputation noch einmal untersucht und man bemerkte ganz schwache Lebenszeichen. Zwei Tage später konnte der Junge seinen Arm wieder voll spüren und normal bewegen. Halleluja, Gott ist so gut und es war wieder ein Wunder vor den Augen der Ärzte. Amen, es ist nicht stark, wie Gott diesen Jungen wirklich liebt. Weißt du, es ist einfach die Liebe Gottes, weißt du? So heftig, ich meine, er hätte wirklich ein Leben, zumindest als Behinderter, haben können. Ich meine, Arm amputiert, davor das mit dem Stromschlag durch die ganzen Organe durch, ja. Und Gott hat ihn echt wiederhergestellt. Halleluja, das ist so stark. Amen. Preist den Herrn. Und alles dadurch, dass Gott einfach auch diesen Raum der Versetzung geöffnet hat, ja, wo wir wirklich hineingehen können und im Geist einfach außer Raum und Zeit für jemand beten können oder jemand dienen können, bei dem wir nicht sind live. Aber Svetlana hat es ja dann sogar gesehen, die hat ja gesehen, dass er untersucht wird von den Ärzten und dann hat sie die Mutter angerufen und gesagt, wird er gerade untersucht? Ja, genau, jetzt wird er gerade untersucht. Und also, verstehst du? Es ist real. Amen. Sag mal, die Dinge des Geistes sind real. Und sag mal, ich will mehr davon. Ich will tiefer hinein. In Jesu Namen. Weißt du, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Du kannst es immer auch gleich wieder empfangen. Wenn du ein Zeugnis hörst, kannst du es für dich empfangen, dass Gott dich auch in gleicher Weise gebraucht. Amen. Halleluja. Segne mir die Sammlung, Vater. Wir danken dir von ganzem Herzen für jeden, der gegeben hat, hier live vor Ort und auch jeden, der über Livestream gegeben hat. Danke, Herr, dass deine Verheißungen auch da Ja und Amen sind. Und egal, welche Stimmen wir hören, vielleicht manchmal auch in Bezug auf Finanzen, das wird nichts und du wirst immer arm sein und es wird nicht funktionieren, du wirst bankrott gehen oder was auch immer. Wir erklären diese Stimmen für illegal, wir erklären diese Stimmen für Stimmen des Teufels und wir sagen, schweigt und verstummt und wir setzen anstatt dessen die Stimme Gottes frei. Er sagt, ihr werdet in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überreich sein zu jedem guten Werk. Mein Gott wird all euren Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Amen. Das setze ich über euch frei. Amen. Halleluja. Preist den Herrn.